Philippe. Es hat nicht lang gedauert, jetzt folgt der nächste Streich. Gegen diese Republik, für unser deutsches Reich. Nordfront, oh oh. Dieses verfolgt für ein Verbrechen, für die Liebe zu deinem Land. Doch der Staat will dich hinter Gittern, denn man hat Angst vor dir. Die wilden Jahre, stolz und stark und kurze Haare, eine nie vergessene Zeit. Steht mir der blanke Schrecken im Gesicht, krieg ich den aktuellen Verfassungsschutzbericht. Denn sonst kann man doch nicht alles von abgrundtief bösen Staatsfeinden wie zum Beispiel Skinheads. Mensch, jetzt mach doch mal das Radio aus und leg eine CD rein.